Das Buffetfrühstück ist vorüber. Ein langer, heißer Tag liegt vor der auf Tanna weilenden Reisegruppe. Die Inselbesucher warten auf den Kleinbus des Hotels, um eines der wenigen Highlights Tannas zu besichtigen. Das Dorf, in dem die meisten Anhänger des John-Frum-Kultes leben. Schon seit längerem dient diese auf Tanna beheimatete Bewegung unfreiwillig dem Amüsement gelangweilter Urlauber. Das sei sehr bedauerlich, sagt der australische Religionswissenschaftler Professor Gary Tromf. Denn die John-Frum-Bewegung habe einen sehr hohen Stellenwert, der sich aus der traditionellen Weltsicht der Tannesen erschließe. Es geht um die Kontrolle von Wissen. Die Anhänger des John-Frum-Kultes wehren sich dagegen, dass Fremde über ihr Leben verfügen und sich ihren Erfahrungsschatz aneignen wollen. Der von ihnen erwartete John Frum gilt als ihr Erlöser, der helfen wird, all dies zu verhindern. Diese Bewegung hat ein antikoloniales Motiv. Es ist der verzweifelte Versuch, die Kontrolle über das Wissen und die Lebensverhältnisse nicht aus der Hand zu geben. Wahrscheinlich ist es so, dass die Erlöserfigur John Frum aus einem John bestand, der als Pflanzer oder als Besucher auf die Insel kam. Der Funke dieser Hoffnung glomm bereits um 1930 herum, aber Gestalt nahm die Bewegung erst 1942 an. Zu diesem Zeitpunkt setzten sich die Amerikaner hier in Szene. Sie schlugen die Japaner, die bis zu den Solomon Islands vorgedrungen waren, zurück. Das hinterließ einen nachhaltigen Eindruck auf die Bewohner Vanuatus, des Archipels, dem Tanna angehört. Lange genug hatte man die britisch-französische Kolonialherrschaft über sich ergehen lassen. Noch länger hatte man unter den Bekehrungsversuchen und dem Dogmatismus der christlichen Missionare gelitten. Nun also begann ein Teil der tannesischen Bevölkerung Hoffnung zu schöpfen. Wenn die amerikanischen Streitkräfte, die sich ja aus weißen und schwarzen Soldaten rekrutierten, eine solche Macht besaßen, dann konnte es auch Schwarze geben, die stark genug waren, der Unterdrückung zu widerstehen. Das ist der Kontext, aus dem die John-Frum-Bewegung hervorgegangen ist. Die John-Frum-Anhänger leben über die Insel Tanna verteilt. Die meisten von ihnen haben ihr Domizil im Dorf Sulphur Bay aufgeschlagen. Hier gibt es eine John-Frum-Kirche, in der die Gläubigen der umliegenden Dörfer freitagsabends zusammenkommen. Die christlichen Elemente, die man in die Bewegung integriert hat, sind die Kirche und das Rote Kreuz, dem man im Verlauf der Zusammenkünfte seine Ehrerbietung erweist. Dieses Kreuz und die John-Frum-Amulette sind zugleich verwoben mit den Ahnenkulten, die auf allen Inseln des Vanuatu-Archipels präsent sind. Und wenn die Gläubigen John Frum in einem der Krater nahebei vermuten, dann ist auch das mit dem Glauben an die Ahnen verknüpft. Denn alle Inseln Vanuatus haben bestimmte Berggipfel, Krater und Höhlen, die als verborgenes Universum angesehen werden. Hier warten die Vorfahren auf die Inselbewohner und sie halten alles für sie bereit, was ihnen zuvor versagt geblieben ist. Eines Tages, so nun die Hoffnung der John Frum-Anhänger, werde ihr Erlöser aus dem Krater hervortreten. Und er wird die Konsumgüter mit sich bringen, die zu besitzen sie sich bisher nicht erlauben konnten. Er wird den Fremden in ihrem Land die gut dotierten Jobs wegnehmen und sie den Tannesen übertragen. Denn warum, so denkt man, sollte all dies den Ausländern zustehen? Ethnologen und Religionswissenschaftler hatten zunächst angenommen, dass die offizielle Loslösung von den Kolonialherren der John-Frum-Bewegung ein Ende bereiten würde. Doch John Frum als Metapher und als Symbol der Selbstständigkeit ist auch heute noch aktuell und birgt keineswegs nur irreale Wunschvorstellungen und bizarre Synkretismen. Seit der offiziellen Unabhängigkeit des Archipels sind zwar 26 Jahre ins Land gegangen, doch die nationale Entwicklung liegt immer noch im Argen. Nachdem mit Beginn der Unabhängigkeit alle Staatsaufträge an einheimische Unternehmer vergeben worden waren, stehen die meisten Betriebe nun wieder unter ausländischer Leitung. Das Büro für Tourismus wird von einem Franzosen geleitet. In den Flugzeugen der staatlichen Luftlinie sitzen fast ausschließlich australische Piloten und die Manager der Fleischfirmen sind entweder Neuseeländer oder Japaner. Um der Unzufriedenheit der Bevölkerung entgegenzutreten, beschloss die Regierung, die traditionelle Kultur wiederzubeleben. Häuptlinge sind nun gehalten, kleinere Vergehen im Sinne des Stammesrechts zu bestrafen und Streitigkeiten verschiedener Dörfer durch Zusammenkünfte und gemeinsame Festbarkeiten beizulegen. Auch gibt es Anstrengungen, das spirituelle und das soziale Leben zu revitalisieren. Doch Traditionalisten wie die John-Frum-Anhänger, sagt Professor Gary Trumpf, wollen etwas ganz anderes: die Wiedereinsetzung der alten Gesellschaftsordnung. Those people who are deliberately not wanting to get involved in those changes. Es sind nicht solcherlei Veränderungen, die den John-Frum-Anhängern vorschweben. Man will die alte Gesellschaftsordnung zurückhaben, nicht ein paar nette Details aus dem Stammesleben wieder einführen. Die Motive der alten Gesellschaftsordnung sind mythischer Natur. Einst verkörperten die Vorfahren die Macht und die Kraft sakraler Orte auf den Inseln. Verschiedene soziale Positionen und Ränge hatten ihre mythische Rechtfertigung. Und wie unterschiedlich diese Positionen auch sein mochten, im Rahmen dieser Ordnung war für jeden gut gesorgt. Heute heißt das für die John-Frum-Anhänger: wir müssen zurückfinden zu der alten und bewährten Ordnung. Und John Frum wird uns den Weg weisen.